steht ein Haus in Rüti im Zürcher Oberland. Das ist so dreckig braun. Da wohnt ein böser Nazi, ein ganz verruchter Kerl, der will ein Nazi-Terror-Netzwerk aufbauen. Ui, nein. Denn nur 150 Meter Luftlinie wohl bemerkt, da wohnt der nächste Terrorist. Er tätigt seine Geschäfte hier und da und überall, wo auch als der Thai-Koch bekannt ist. Und so weben sie das Spinnennetz auch über die Landesgrenzen bis nach Ballstedt-Neu. Da steht auch ein Haus, es ist zwar gelb, doch auch irgendwie braun, dass halt jedes Kind gewarnt sei. Genau. Ja, diese Freundschaft ist gefährlich, diese Bande, diese Gang, weil sie das Deutsche Reich verehrt. Und der letzte Terrorakt, der hat es eindeutig bewiesen, denn sie planten ein Konzert. Was? Sie planten ein Konzert. Nochmal? Sie planten ein Konzert! Wir danken der Presse für die irrsinnigen Lügen. Damit kann man Vollidioten doch nicht drei Geister betrügen. Während euch die Antifanten immer brav das Händchen halten, dirigieren euch im Hintergrund ganz andere Gestalten. Primitiv und diffamierend, so kennt man die Journalie. Doch zum Glück sehen viele Leute Kehrseite der Goldmedaille. Und so drehen sie voll am Rad, wir bleiben locker und besonnen. Denn sie wissen, ihre Welt wird untergehen und unsere Zeit wird kommen. Wir sind die netten Nazis von nebenan. Mit Anstand und Moral ziehen wir euch in unseren Bann. Wir sind die netten Nazis, das weiß doch groß und klein. Deshalb laden uns die Nachbarn auch schon mal zum Grillen ein. Keinen Zigarettenstummel hat man mehr gefunden. Und es tut uns furchtbar leid, es hat nicht mal nach Bier gestunken. Alle Rechnungen bezahlt, das ganze Dorf hat profitiert. Keine Scheiben eingeschlagen, keine Hauswände verschmiert. Wir danken auch der Polizei für ihre Unterstützung und dem Tennislehrer für die Hallenbenutzung. Und nur wir kennen die Wahrheit und die Macht bekanntlich frei. Also gehen uns eure hohlen Phrasen eher am Arsch vorbei. Wir sind die netten Nazis von nebenan. Mit Anstand und Moral ziehen wir euch in unseren Bann. Wir sind die netten Nazis, das weiß doch groß und klein. Deshalb laden uns die Nachbarn auch schon mal zum Grillen ein. Die Hofnarren der Obrigkeit sich im Dreieck springen, weil sie fressen auch die Brote, dessen Lied sie singen. Das darf nicht sein, das gehört verboten, das sind böse Menschen mit bösen Noten. Die linken Deppen sind Hass zerfressen und tun sich kläglich mit uns messen. Wir sind auf dem richtigen Wege, mein Kind. Sie zeigen uns täglich, wie wichtig wir sind. Sie werden sich los, sie bleiben unbequem, denn wir sind der Stachel im Fleisch von System. Die netten Nazis von nebenan. Mit Anstand und Moral ziehen wir euch in unseren Bann. Wir sind die netten Nazis, das weiß doch groß und klein. Deshalb laden uns die Nachbarn auch schon mal zum Grillen ein. Wir sind die netten Nazis von nebenan. Mit Anstand und Moral ziehen wir euch in unseren Bann. Wir sind die netten Nazis, das weiß doch groß und klein. Deshalb laden uns die Nachbarn auch schon mal zum Grillen ein. Wir sind die netten Nazis von nebenan mit Anstand. Verstand und Moral ziehen wir euch in unseren Bann. Wir sind die netten Namen.